ist ein guter Freund. Das ist das Schönste, das es gibt auf der Welt. Ein Freund bleibt immer Freund. Und wenn die ganze Welt zusammen